hab einfach nur gestaunt, meinen Ohren nicht getraut, dass man das so einfach spielen kann, mit ein paar Tönen mich so berühren kann. Hey, spiel noch einmal auf, hör nie wieder damit auf, ich kann nicht drin verlieren. Lass es klingen, lass es flüstern, lass es singen, lass es lachen, lass es weinen, alles fließt aus dir. Fühlt, dass er sich nichts überlegen muss, eine Idee und es klingt wie aus einem Guss. Spiel noch einmal auf, hör nie wieder damit auf, ich kann mich drin verlieren. Lass es klingen, lass es flüstern, lass es singen, lass es lachen, lass es weinen, alles fließt aus dir. Anders, so anders, anders wie das ganze Zeug. Einfacher Zug der Persönlichkeit. Ganz anders, so anders, einfach unerhört, einfach unerreicht. Was ist nur mit ihm geschehen? Da lachst du dir doch an den Kopf. Einer spielt so auf und verdient kein Blumentopf. Hey, spiel noch einmal auf, hör nie wieder damit auf. Ich kann mich drin verlieren. Lass es klingen, lass es flüstern, lass es singen, lass es lachen, lass es weinen. Alles fließt aus dir. Ganz anders, so anders, anders wie das ganze Zeug. Einfacher Ausdruck der Persönlichkeit. Ganz anders, so anders, einfach unerhört, einfach unerreicht. That's...